Deutschlandfunk. Corso. Captain Kirk, Mr. Spock und überhaupt die gesamte Mannschaft des Raumschiff Enterprise gehören, wenn man nicht gerade in einem fernsehfreien Haushalt aufgewachsen ist, zur kindlichen popkulturellen Prägung. Und zwar von seiner Erstausstrahlung in den USA genau heute vor 50 Jahren bis heute. Und keine Fernsehserie hat solchen Kultstatus erreicht, auch weil bei Star Trek die Utopie einer besseren Welt auf dem Bildschirm greifbar nah wurde. Eine Multikulti-Besetzung zur Zeit des Rassenkampfes in Amerika, der erste Kuss zwischen einem Weißen und einer Schwarzen. Und mitten im Kalten Krieg war Star Trek für weltweiten Frieden und Völkerfreundschaft unterwegs. Also viel mehr als nur eine Fernsehserie, meint auch der Philosoph und Hegel-Forscher Klaus Viehweg, Professor an der Universität Jena. Guten Tag, Herr Viehweg. Guten Tag. Herr Viehweg, 1972 wurde Star Trek erstmals in Deutschland ausgestrahlt. Sie haben die Serie in den 90ern zum ersten Mal gesehen. Wer oder was hat Sie denn an dem alten Schinken fasziniert? Ja, ich habe die Serie zusammen mit unserer Tochter gesehen und da habe ich die philosophische Dimension erkannt. Sofort? Sofort. In vielen kann man sehen, dass es die Absicht des Schöpfers Gene Roddenberry war, seine Philosophie auf populäre Weise darzustellen. Und das ist was Besonderes. Das ist im Fernsehen heute etwas sehr, sehr Seltenes, dass in Fernsehserien Philosophie thematisiert wird. Und das war vermutlich vor 50 Jahren, also als das Fernsehen ja noch relativ jung war, umso besonderer. Das war sehr schwer. Man weiß, dass die erste Episode abgelehnt wurde vom Fernsehsender. Zu intellektuell war die Einschätzung. Martin Luther King war ja ein großer Fan und der soll gesagt haben, zum ersten Mal sieht uns die Welt, wie sie sein sollte, als gleiche, als intelligente Menschen. Ja, die Darstellerin der Uhura, Nicole Nichols, wollte eigentlich ausscheiden aus der Serie, da sie ein anderes Angebot hatte. Daraufhin hat der erwähnte Martin Luther King sie gebeten, weiter dort mitzuspielen, mit dem Hinweis, you don't have a black role, you have an equal role. Woraufhin sie dann geblieben ist. Und es gibt noch eine andere kleine Geschichte von Whoopi Goldberg, die eine Folge gesehen hat und zu ihren Eltern rannte und sagte, kommt schnell, hier ist zum ersten Mal eine Schwarze, die kein Kindermädchen ist. Und dann gab es diesen ersten Kuss. Den gab es dann auch und man weiß, dass in einigen Südstaaten in der USA diese Episode nicht gezeigt wurde. Eine andere interessante Figur ist ja auf jeden Fall auch Mr. Spock. Der hatte es beim Sender ja auch erstmal schwer. Ja, warum? Weil er anders war und weil seine Ohren ja auch irgendwie so teuflisch aussahen. Das ist für mich die interessanteste überhaupt. Halb Vulkanier, halb Mensch, das war natürlich schon das Problem. Dann natürlich eine herausragende Rolle. Er war ja der zweite Mann an Bord, der erste und Wissenschaftsoffizier. Und schließlich und endlich für mich der unumstrittene philosophische Kopf der Enterprise. Welche Philosophie hat er denn, was hat er verkörpert? Also zunächst mal dieses Denken, das sich auf die Logik gründet. Der berühmte Ausspruch, die Logik ist der Anfang aller Weisheit. Das heißt also, dass all unser Handeln durchdacht werden soll, erst geprüft werden soll und dass man dann erst ans Tun herangeht, das ist natürlich eine ganz wichtige Botschaft, die durch die Serie auch vermittelt wird. Er hat natürlich dann seinen Gegenspieler im Dr. McCoy, der natürlich mehr die Emotionalität, das Gefühl repräsentiert, aber daraus entsteht halt dann die Spannung. Interessanterweise hatte die Serie ihren richtig großen Durchbruch ja dann erst in den 70er Jahren. War sie mit ihrer marxistischen Utopie ihrer Zeit ja gerade vielleicht auch in den USA zu weit voraus? Also eine marxistische Utopie sehe ich nicht. Ich sehe eine gelungene Utopie, also eine optimistische Vision der menschlichen Zukunft. Wie Sie vielleicht wissen, der Captain sollte zuerst Gulliver heißen. Das heißt, die Orientierung war Jonathan Swifts Gulliver, Gullivers Reisen. Und die Absicht war, der eigenen Gesellschaft also den Spiegel vorzuhalten, wie das Swift ja gelungen ist. In diesem Sinne und auch natürlich im Anschluss an Thomas Morus, also eine optimistische Sicht der menschlichen Zukunft, wie es Barack Obama formuliert hat. Mhm. Viele, viele Jahre später. Ja. Mhm. Haben sich die Macher der Serie denn nachweisbar an den Philosophen orientiert oder ist das so eine Interpretation, die man nachträglich dieser Serie auferlegt? Na, wir wissen, dass Gene Roddenberry durchaus philosophische Kenntnisse hatte. Er gehörte zum Beispiel der American Humanistic Society an. Also er hatte bestimmte Kenntnisse in Philosophie und die versuchte er, wie schon gesagt, ja über das Medium einer Fernsehserie zu transportieren. Mhm. Nun ist ja Science Fiction eigentlich immer Utopie oder Dystopie, könnte man vielleicht ein bisschen verkürzt sagen. Also ich frage mich oder ich frage Sie auch, was Star Trek zum Klassiker macht? Ja, das ist natürlich sehr schwer zu beantworten. Die Faszination solcher Ereignisse der Popkultur. Aber ein Punkt ist sicher dieser Hintergrund, dass ein optimistisches Bild der Zukunft gezeichnet wird und damit natürlich ein Kontrast zur Gegenwart entwickelt wird. Also Kritik an unseren Verhältnissen, also es geht immer um uns, es geht nicht um eine ferne Zukunft, es geht um Kritik an Nationalismus, an Rassismus, an Diktaturen, Polizeistaaten etc., an Krieg. Es geht um die Vermeidung auch von Kriegen. Es gibt ja diesen berühmten Film, wo dann der eine Kommandant Shakespeare zitiert, Mord rufen und des Krieges Hund entfesseln. Und der Film aber die Botschaft hat, es geht um die Überwindung des Teufelskreises, der Rache und des Krieges. Oder es werden eben auch andere menschliche Bestände dargestellt, wie das Lachen oder die Freundschaft. Also das ist natürlich eine Vielfalt von Themen, die für diese Fernsehserie sprechen, aus meiner Sicht. Klaus Fiewig über die Philosophie von Star Trek. Heute vor 50 Jahren lief die erste Ausgabe von Raumschiff Enterprise im Fernsehen. Wozu braucht Gott ein Raumschiff? Die Philosophie des Star Trek heißt das gerade erschienene Buch von Klaus Fiewig zusammen mit seiner Tochter. Und morgen ist Star Trek auch Schwerpunktthema in unserer Sendung aus Kultur- und Sozialwissenschaften. 50 Jahre naive Zukunftsträume? Ab 20:10 Uhr hier im Deutschlandfunk.